ändern und von seinem Manuskript abzuweichen. Ich bitte um Nachsicht, ich habe nichts anderes als mein Manuskript und daran muss ich mich nun halten, auf die Gefahr hin, einiges von dem zu verfehlen, was heute Morgen angeklungen ist. In seiner Trauerrede auf den verstorbenen ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hat der damalige Inhaber dieses Amtes, Kurt Georg Kiesinger, Adenauer einen Stifter genannt und in zahlreichen Aufsätzen und Erklärungen, die aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr seines Geburtstages vor einigen Jahren erschienen sind, wurde deutlich, in welch starkem Maße, und zwar auch von vielen seiner politischen Gegner, Konrad Adenauer als die maßgebliche Figur der deutschen Erneuerung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als der gleichsam einzige Founding Father der Bundesrepublik Deutschland verstanden wird. Tatsächlich bestimmen ja heute noch und wohl für absehbare Zukunft die von ihm getroffenen und politisch durchgesetzten Entscheidungen den Ort der Bundesrepublik im weltpolitischen Koordinatensystem, wie auch die alltägliche Wirklichkeit unseres Staates. Es ist freilich sehr viel leichter, die Leistungen Adenauers in der Außenpolitik nachzuzeichnen, als in der Innenpolitik, die weit weniger die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen wie der wissenschaftlichen Forschung gefunden hat. Diese Tatsache macht den Versuch nur schwieriger und problematischer, den Beitrag Adenauers zur Begründung und Einwurzelung der Demokratie im freien Teil Deutschlands zu beschreiben. Denn es fehlen nicht allein im ausreichenden Maße gesicherte Kenntnisse über seine innenpolitischen Zielsetzungen und seine diesbezügliche Praxis, so sehr, dass sich bis auf Weiteres, wie einer der wenigen Experten auf diesem Felde gesagt hat, über den Innenpolitiker Adenauer nicht einmal Vorletztes, geschweige denn Definitives schreiben lässt. Darüber hinaus ist dem ersten Bundeskanzler von seinen politischen Gegnern immer wieder und nicht ohne Widerhall in der öffentlichen Meinung vorgeworfen worden, kein Demokrat zu sein, sondern ein Autokrat, ein Mann aus der Zeit vor 1914, der gelegentlich sogar an den Rand faschistischen Denkens gerate und durch seinen Willen zur Macht im Innern die Demokratie geradezu aufkündige. Solchen damals weit verbreiteten Urteilen stehen freilich andere zeitgenössische gegenüber, wie jenes des Deutsch-Amerikaners Waldemar Gurian, der stets ein kritischer Beobachter der deutschen Dinge blieb, aber bei aller Skepsis Adenauer gegenüber ihm, und zwar gerade ihm, bestätigte, dass er einem Moderate Intellectual Conservatism in Deutschland zum Durchbruch verholfen habe, der zum Unglück für ganz Europa in der Weimarer Republik nicht vorhanden gewesen sei. Hier wird, obwohl Gurian eine damals gängige Distanz zur Person des ersten Bundeskanzlers durchaus teilte, doch eine spezifische Leistung Adenauers für die Fundierung einer deutschen Demokratie gesehen und anerkannt. Das Thema, das ich hier vor Ihnen skizzieren soll, ist also durchaus kontrovers und noch auf lange Zeit hin nicht leicht durch den Rekurs auf solide wissenschaftliche Ergebnisse abschließend zu klären. Wenn aber dieser Gegenstand nicht vollends aus der Erörterung und dem Gesichtskreis der Forschung verbannt bleiben soll, bleibt nichts anderes übrig, als einige vorläufige und notgedrungen aphoristische Thesen zu formulieren, die der kritischen Diskussion noch durchaus bedürfen. Zuvor jedoch möchte ich eine Bemerkung anbringen, die das historische Gewicht beleuchten soll, das die Wiedereinführung der Demokratie in Deutschland besitzt. 1945 konnte in Deutschland nicht an eine demokratische Tradition angeknüpft werden, die Besitz einer breiten Schicht der Bevölkerung gewesen wäre. Das Ende des Kaiserreichs im Jahre 1918 ist sehr viel mehr als Zusammenbruch verstanden worden, denn als Revolution, als Umsturz, der das Tor zu etwas Neuem geöffnet hätte. Die demokratischen Regierungen der Weimarer Zeit haben sich trotz respektabler Leistungen im Einzelnen doch aufs Ganze gesehen nicht von dem Stigma der außen- und innenpolitischen Erfolglosigkeit befreien können. Und erhebliche Gruppen der deutschen Bevölkerung blieben außerhalb des demokratischen Grundkonsenses. Und das Ende der Republik zum Jahre 1933 hin hatte weit mehr einer Agonie geglichen als einem Untergang im Kampf. Zudem hatte eine intellektuelle Modeströmung damals vor 1933, die Weimarer Republik hindurch, die philosophischen Grundlagen der Demokratie in Zweifel gezogen und mit ihrer Forderung nach sogenannten organischen Gemeinschaftsformen die parlamentarische Demokratie diskreditiert, die als formal, mechanistisch oder rechenhaft verstanden wurde. Die Rückkehr zur politischen Form der Demokratie nach 1945 war darum trotz der Distanzierung vom nationalsozialistischen Regime und trotz der alliierten Re-Education keineswegs fraglos vorgegeben oder gar von breiten Schichten schon akzeptiert. Der jungen Generation war die Demokratie durch die 12 Jahre des Nationalsozialismus fremd geworden und für viele andere war sie zumindest nicht attraktiv. International hatte jedoch eine Neubesinnung auf die Werte der Demokratie eingesetzt, die sich etwa deutlich im Wandel der politischen Philosophie des französischen Neotomisten Jacques Maritain ausdrückt. Auswirkungen dieser philosophischen Neuorientierung auf die geistige und politische Lage in Deutschland kann man jedoch für die Zeit unmittelbar nach dem Kriegsende kaum voraussetzen. Lassen Sie mich nun die erste meiner zugegeben problematischen Thesen formulieren. Ich möchte sagen, Adenauer hat durch seinen Anteil an der politischen Programmatik der CDU einen wesentlichen Beitrag zur Neubegründung der Demokratie geliefert. Diese These widerspricht weitgehend dem Bild vom theoriefreien Pragmatiker, der Adenauer gewesen sein soll. Aber dieses Bild bedarf ja nach einer Reihe neuerer Arbeiten über seinen weltanschaulichen Standort durchaus der Revision, wenngleich man nicht verkennen darf, dass Adenauer seine Stärke nicht in der Theorie besaß und ihm auch oft begriffliche Schärfe durchaus abging. Wenn seine Ideen darum auch uns heute nicht als besonders originell oder wegweisend erscheinen, so sind sie doch in die Programmatik der CDU eingegangen, eben jener CDU, die einen großen Teil der westdeutschen Bevölkerung anzuziehen vermocht hat. Die Konzeption, die Adenauer im Frühjahr 1946 für die Neubegründung der deutschen Demokratie vorlegte und innerhalb seiner eigenen Partei zum Teil gegen andere, bereits vor ihm von anderen entwickelte Vorstellungen durchsetzte, lässt sich ungefähr wie feucht umreißen. Die CDU ist eine neue und junge Partei. Er sagt von ihr, sie ist eine grundsätzlich neue Erscheinungsform im politischen Leben Deutschlands. Sie knüpft also ganz anders als ihre Rivalin, die SPD, nicht an eine Tradition an und führt sie fort, sondern sie erhebt den Anspruch, aus der Vergangenheit die Konsequenzen zu ziehen, etwas Neues darzustellen. Für Adenauer bedeutet der Zusammenbruch der Weimarer Republik und damit zusammenhängend der Machtantritt des Nationalsozialismus die Folge von Ursachen, die weit vor das Jahr 1933 zurückreichen. Er meint auch, dass bestimmte Gruppen, wie er sagt, ein volles Maß an Schuld tragen, und diese Gruppen sollen dieses volle Maß an Schuld auch sühnen. Aber das eigentliche Problem dürfte für Adenauer darin gelegen haben, dass nach seinen Worten breite Schichten des Volkes nicht die richtige Geisteshaltung hatten, sonst wäre der Siegeszug des Nationalsozialismus im Jahre 1933 und folgende im deutschen Volk nicht möglich gewesen. Und eben diese falsche Orientierung, dieses falsche Wertbewusstsein in einer breiten Schicht der Bevölkerung ist eben gekennzeichnet durch die Erhöhung von Macht und Staat. Und diese Überhöhung von Macht und Staat führt konsequent zu einer geringeren Einschätzung der personalen Werte. Aber gerade in der Wahrung der personalen Werte, der Rechte der menschlichen Person, ergibt sich für Adenauer eine Übereinstimmung, eine Verbindung von Demokratie und Christentum. Die christlich begründete Auffassung von der Menschenwürde ist für die CDU der britischen Zone entscheidend geworden für die Gestaltung des Neheim-Hüstner-Programms vom 1. März 1946, das maßgeblich von Konrad Adenauer bestimmt ist und ausdrücklich diese Menschenwürde zur Norm nahm für eine wahre und echte Demokratie, zur Richtschnur für die Arbeit der Partei im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Mit diesem Programm von Neheim-Hüsten, 1. März 1946, mit dem Konrad Adenauer andere theoretische Arbeiten für die CDU praktisch obsolet machte, war nicht nur der christliche Sozialismus aus dem Repertoire der CDU der britischen Zone verschwunden, auch die früher weitaus stärker betonte religiöse Fundierung der Partei erscheint abgeschwächt. Gott und Christus werden seither in CDU-Programmen nicht mehr genannt, vordem war es anders. Adenauer hat damit manchen Parteifreunden durchaus Anstoß gegeben. Unverändert blieb gleichwohl der Bezug der Partei auf das Christentum als verpflichtende Größe. Für Adenauer persönlich war damit keine Minderung christlicher Substanz verbunden. Er war sicher der Überzeugung, dass, wie er einmal sagte, die tiefsten und stärksten geistigen und seelischen Kräfte zu wecken, die in der christlichen Religion lagen, dass es notwendig war, eben diese Kräfte zu wecken, um die immensen Aufgaben des Wiederaufbaus zu bewältigen. Aber die von Adenauer bestimmten Formulierungen waren weit genug, um auch denen den Zugang zur CDU möglich zu machen, die selbst keine Christen waren, aber die vom Christentum verursachte oder beeinflusste Entwicklung der abendländischen Werte als Grundlage einer jeden europäischen, auch politischen Kultur betrachteten. Wie etwa den Juden, denen Adenauer den Beitritt ausdrücklich immer hat offenhalten wollen. Adenauers Position ist also, um es kurz zu kennzeichnen, nicht evangelikal, gegründet, wie es manche seiner Parteifreunde wollten, sondern im Wesentlichen naturrechtlich. Ist erstaunlich genug, dass dieser oft als unintellektuell verschriene Mann so früh und so entschieden und wohl auch ohne literarische Nachhilfe die im Nachkriegsdeutschland mächtig einsetzende Renaissance des Naturrechts antizipiert hat. Der naturrechtlich bestimmte Personalismus, der im Programm von Nehem Hüsten zum Ausdruck kam, wurde zu jenem Element, das die Grundlinien der CDU-Politik auch in der Zukunft bestimmte und gleichzeitig die für die Folgezeit grundlegende Distanzierung von der Sozialdemokratischen Partei auslöste. Nach Adenauers Meinung ergab sich aus der Anerkennung der menschlichen Personenrechte und ihrem Vorrang, dem Vorrang der Personenrechte vor dem Machtanspruch des Staates, eine Staats-, Wirtschafts- und Kulturauffassung, die neu ist gegenüber der in Deutschland seit langem üblichen. Nach Adenauer haben aufgrund der menschlichen Personenwürde Staat, Wirtschaft und Kultur nur, wie er sagte, dienende Funktion gegenüber der Person. Der Staat, auch der demokratisch organisierte, hat kein schrankenloses Recht auf die Person, die Mehrheit nicht über die Minderheit. Die Wirtschaft, auch das erfolgt aus seiner Vorstellung von der menschlichen Personenwürde, ist dem sogenannten machtverteilenden Prinzip zu unterwerfen. Verhinderung unangemessener wirtschaftlicher Macht, Schutz der Schwachen, Sicherung der wirtschaftlichen und politischen Freiheiten, Anerkennung des Privateigentums und Möglichkeit zum Erwerb neuen Besitzes, Elternrecht in der Gestaltung der Schule und Erziehung, alles das ergab sich für Adenauer ebenso zwanglos wie konsequent aus seinem naturrechtlichen Personalismus. Mit gleicher Folgerichtigkeit folgte für Adenauer daraus auch der Gegensatz zur SPD. Und zwar nicht allein hinsichtlich der anfänglich innerhalb der CDU auch umstrittenen Sozialisierung oder der Frage nach der konfessionellen Gestaltung des Schulwesens. Für Adenauer lag der Gegensatz zur Sozialdemokratie von Anfang an tiefer. Er sagte, wer eine Zentralisierung der politischen und wirtschaftlichen Macht des Staates oder für eine Klasse erstrebt, wer demzufolge das Prinzip des Klassenkampfes vertritt, ist ein Feind der Freiheit der Einzelperson. Diese ergab sich ja für Adenauer aus der Achtung vor der Menschenwürde und war für ihn die Grundlage aller Demokratie. Diese Menschenwürde war für ihn gleichzeitig die Basis der Toleranz. Wer wirklich demokratisch denkt, muss sich immer leiten lassen von der Achtung vor dem anderen, vor seinem ehrlichen Wollen und Streben. Soweit Adenauer. Diese Sätze klingen heute noch weniger originell, als sie es zu ihrer Entstehungszeit gewesen sein mögen. Denn sie sind ja weitgehend vom öffentlichen Bewusstsein rezipiert worden, zumal auch das Bonner Grundgesetz von derartigen Thesen ausgeht, ohne allerdings immer zu denselben Schlüssen zu gelangen. Aber hier interessiert ja nicht eigentlich die intellektuelle Originalität Adenauers, sondern seine politische Wirkung. Und die Bedeutung der hier erwähnten Texte dürfte darin liegen, dass dem Volksteil, der nicht zu SPD und KPD tendierte, ein Programm angeboten wurde, das sich nun rückhaltlos auf den Boden der politischen Demokratie stellte, ohne sie, wie es vor 1933 weithin üblich gewesen war, als Formaldemokratie zu disqualifizieren oder in irgendeiner Konkurrenz zu vermeintlich natürlichen oder organischen Gemeinschaftsformen zu sehen. Der naturrechtliche Bezugspunkt dieses Demokratieverständnisses, der Rekurs auf die christlich verstandene Menschenwürde, gab diesem zugleich eine theologisch nicht anfechtbare Begründung. Diskreditierung dieser Art von Demokratie als dem Christentum wesensfremd, als Verleugnung der von Gott stammenden Hierarchie der Lebensordnungen, wie es vor 33 durchaus zum Repertoire der katholischen Literatur in Deutschland gehört hatte, war dieser Position gegenüber mit ihrer spezifisch christlich-personalistischen Begründung nicht möglich. Damit war aber auch allen Versuchungen der Boden entzogen, in Anknüpfungen an Gedankengänge der Zeit vor 33 und in Verbindung mit den damals durchaus noch bestehenden Antipathien gegen Parteien und Parlamentarismus, die Christen, die bewussten Christen, in kritischer Distanz von demokratischen Ordnungsformen zu politischer Aktivität zu sammeln. Es gab zur Demokratie keine Alternative mehr. Der personalistische Demokratiebegriff Adenauers mit seiner deutlichen Ablehnung aller kollektivistischen Tendenzen entsprach darüber hinaus dem lebhaften Bedürfnis der damaligen Generation, die, wie man damals in der Nachfolge von Ortega und Le Bon sagte, Vermassung des menschlichen Daseins zu überwinden. Er zeigte nämlich die Möglichkeit einer politischen und gesellschaftlichen Ordnung, die dem Einzelnen ein Maximum an Freiheit und personaler Selbstgestaltung gewährte und damit die Chance, die graue Gleichförmigkeit und Massenhaftigkeit des Daseins zu überwinden. Wer die physische und geistige Uniformität des Nationalsozialismus zu verabscheuen gelernt hatte und darum kollektivistische Neugestaltungen fürchtete, konnte sich zu dieser Form der Demokratie bekennen und musste nicht, wie manche Gruppen vor 1933, die Wahrung der eigenen Art von irgendwelchen nebulosen, aber doch für organisch natürlich gehaltenen Gesellungsformen erwarten. So wurde die Demokratie als politisches Ideal auch denen zugänglich, die den früher vertretenen Formen der Demokratie nicht ohne Skepsis gegenübergestanden hatten. Dieses wäre meine erste These. Die zweite geht nun stärker auf die politische Praxis Adenauers ein, in der er seine Stärke besaß. Die Ausprägung grundlegender Gegensätze in der deutschen Parteienlandschaft durch Adenauer bedeutete einen Beitrag zur Aktivierung des demokratischen Lebens. Man darf sich durch die Wahlsiege Adenauers und noch viel weniger durch die Lobreden zu seinem 100. Geburtstag nicht darüber täuschen lassen, dass Adenauer seine Politik bei weitem nicht in allen Punkten und nicht zu allen Zeiten als Ausdruck der Absichten breiter Mehrheiten verstehen durfte. Vielmehr hat der erste Bundeskanzler in manchen Fällen erst nach langen Auseinandersetzungen mit entgegengesetzten Auffassungen und Tendenzen eine Mehrheit hinter sich bringen können. Und zwei Fälle dieser Art waren es, die seiner Partei in den Augen der Wählerschaft ein ganz besonderes Profil gaben und ihr damit auch die Möglichkeit demokratischer Alternative in der praktischen Politik verliehen. Der erste Entwurf eines Parteiprogramms für die CDU, der im Juni 1945 in Köln formuliert worden war, hatte unter anderem das Ziel aufgestellt, einen wahren christlichen Sozialismus zu praktizieren. Andere Vorüberlegungen nicht-sozialistischer Demokraten gingen in dieselbe Richtung. Die Auffassung, dass der Sozialismus der kommenden Epoche der Welt der Nachkriegszeit in Europa das Gepräge geben werde, war so weit verbreitet, dass vielen Politikern irgendeine Annäherung an den Sozialismus wenigstens verbaler Art unumgänglich schien. Der Gedanke eines neuartigen christlichen Sozialismus und einer ihm entsprechenden Gesellschaftsordnung ist ja bekanntlich die innenpolitische Voraussetzung für das Konzept des Berliner CDU-Vorsitzenden Jakob Kaiser von einem als Brücke zwischen Ost und West fungierenden vereinten Deutschland gewesen. In einer gewissen Verbindung zu derartigen Gedankengängen stand die in der Frühphase des Wiederaufbaus weit verbreitete Scheu, scharfe politische Fronten zu ziehen. Die Gemeinsamkeit der Demokraten in der Ablehnung des nationalsozialistischen Regimes und ebenso die Gemeinsamkeit in der Aufgabe, den Besatzungsmächten gegenüber Sprecher des deutschen Volkes und seiner Nöte zu sein, waren beachtliche Hemmnisse für die Hervorhebung der gleichwohl bestehenden politischen Gegensätze zwischen den Parteien. Bei anfänglichen Überlegungen für die Neuorganisation des politischen Lebens in Deutschland sind darum auch Vorstellungen gehegt worden, wie die von einer großen Mitte unter Einschluss der SPD oder gar einer sozialistisch gesinnten Einheitspartei. In solchen Ideen, die nur ein kurzes Leben hatten, mag man eine Fernwirkung jenes Endes der Parteien im Jahre 1933 erblicken, das so definitiv erschien, dass die Parteien nicht nur in den Plänen des deutschen Widerstandes für einen staatlichen Wiederaufbau kaum eine Rolle spielten, sondern 1945 auch vielen als historisch überholt galten. Einer derjenigen, die von der späteren Entwicklung in Deutschland enttäuscht worden sind, Walter Dirks, hat später auch die Reorganisation von SPD und KPD, die eben alle Pläne zur grundlegenden Umgestaltung der deutschen Parteienlandschaft zu wertlosem Papier machte, als den Anfang der deutschen Restauration gedeutet. Adenauer ist nun solchen damals modischen Gedankengängen gegenüber stets ferngeblieben. Insbesondere hat er jede programmatische Festlegung der CDU auf einen irgendwie gearteten Sozialismus bekämpft. Er erklärte unzweideutig, bei dem Terminus christlicher Sozialismus handle es sich nicht um eine zutreffende Wortzusammenstellung, welche den bestehenden Gegensatz verschleiere. Man dürfe auf die Dauer die Anhänger der Partei, der CDU, nicht daran gewöhnen, im Sozialismus schlechthin etwas Tragbares zu sehen. Zudem sei das Wort Sozialismus schon für andere außerhalb der SPD liegende Zielsetzungen nicht zu verwenden, weil es wissenschaftlich und im sonstigen Sprachgebrauch bereits vergeben sei. In realistischerer Einschätzung der Volksstimmung, als sie diejenigen aufbrachten, die im Sozialismus das Signum der kommenden Zeit sahen, hielt Adenauer wegen des derzeit in Deutschland praktizierten Sozialismus nach seinem Verständnis, bei dem bis zum letzten Hosenknopf und bis zur letzten Nähnadel nichts ohne behördliche Genehmigung produziert und verkauft werden dürfe, diese Vokabel keineswegs mehr für attraktiv. Mit dem Wort Sozialismus gewinnen wir 5 Menschen und 20 laufen weg, so Adenauer. In der Bezeichnung wie in der Sache selbst hat Adenauer jeder Verwischung der sozial- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der CDU mit denen der SPD entgegengewirkt. Die Absetzung von Jakob Kaiser als Vorsitzender CDU der russischen Besatzungszone gegen Ende des Jahres 1947 durch die Sowjets, die das Scheitern von dessen Plänen besiegelte, die außenpolitische Brückenfunktion Deutschlands zwischen Ost und West sozialpolitisch durch einen neuartigen Sozialismus zu fundieren, hat das gedankliche Experiment eines christlichen Sozialismus als politische Realität endgültig abgeschlossen. Als Vorsitzender der CDU der britischen Zone hat Adenauer sich auch allen an ihn von außen herangetragenen Versuchen widersetzt, seine Partei in ihrer politischen Selbstbestimmung einzuschränken oder an den Kurs anderer Parteien zu binden. Während die CDU unter Adenauer die Ansicht vertrat als grundsätzlich neue Erscheinungsform in der deutschen Politik einen Anspruch zu besitzen, einen besonnenen und gründlichen Neubau des Staates anzustreben und mit jugendlicher Kraft durchzusetzen. So der alte Adenauer, betrachtete sein Konkurrent, der Vorsitzende der SPD Kurt Schumacher, die Haltung seiner Partei dem Nationalsozialismus gegenüber als ihr Anrecht auf die politische Führung Deutschlands. Adenauer hat das Ansinnen, die CDU möge einen solchen Führungsanspruch der SPD anerkennen, stets zurückgewiesen und immer auf den Wähler verwiesen, der darüber zu entscheiden haben werde. Hier, wie in vielen anderen Sachfragen, hat Adenauer deutlich gemacht, dass er seine Partei als Alternative zur SPD und keineswegs als deren bürgerliche Hilfstruppe verstanden wissen wollte. Sein Argument, mit dem er die anfänglich nicht immer gegebene gleichrangige Behandlung von CDU und SPD durch die britische Besatzungsmacht verlangte, war stets die Entscheidung des Wählers, der nicht vorgegriffen werden dürfe und die rückhaltlos zu respektieren sei. Diese Haltung Adenauers kam zu ihrer entscheidenden Probe nach der ersten Bundestagswahl, als Adenauer im Jahre 1949 mit der Bildung der Kleinen Koalition die schlechthin grundlegende Positionsbestimmung vollzog. Die Zusammensetzung der ersten Bundesregierung war auch bei den Anhängern der siegreichen CDU keineswegs unumstritten. Die Aufgaben, die der ersten frei gewählten deutschen Regierung bevorstanden, waren so groß, dass zahlreiche Politiker dafür eine möglichst breite Mehrheit im Parlament für erforderlich hielten. Adenauer hat in seinen Erinnerungen geschildert, dass er sich in einem für die Erörterung dieser Frage von ihm selbst ausgewählten Kreise mit seiner Befürwortung der Kleinen Koalition lange in der Minderheit befunden hat. Auch in der Öffentlichkeit war das Ergebnis der Bundestagswahl von 1949 nicht als ein eindeutiges Votum für eine kleine Koalition verstanden worden. Die Absicht, das Funktionieren der neuen parlamentarischen Regierung nicht durch vermeidbare Polarisierung zu stören, das gemeinsame Interesse aller Demokraten am Gelingen der neuen Staatskonstruktion durch möglichst breite Beteiligung zu sichern, dies waren Argumente, die für eine große Koalition sprachen. Adenauers Widerpacht in der entscheidenden Konferenz vom 21. August 1949 in Rhöndorf sprachte auch nicht mit dem parteitaktischen Gesichtspunkt, dass die SPD in der Opposition in die Lage kommen werde, die zweifellos große Zahl der Unzufriedenen, die es bei den bevorstehenden Schwierigkeiten zweifellos geben würde, wie überhaupt alle Kritiker der Bundesregierung an sich zu binden und damit die Basis für einen künftigen Wahlsieg zu erreichen. Demgegenüber hat Adenauer neben aktuell politischen Gesichtspunkten in hohem Maße auch prinzipielle, von den politischen Notwendigkeiten des parlamentarischen Systems hergeleitete Gedankengänge zur Begründung seines Projekts Kleine Koalition vorgetragen. Nach seiner Meinung hatte der Wahlkampf eine deutliche Frontstellung der CDU gegen die SPD aufgrund der wirtschaftspolitischen Auffassungen gebracht. Das Votum der Wähler für die CDU sei ein Votum für die soziale Marktwirtschaft. Diese können in einer Koalition mit der SPD nicht durchgeführt werden. Einem so klar zum Ausdruck gekommenen Willen der Wähler müsse Folge geleistet werden. Eine andere Handlungsweise wäre nicht demokratisch, so Adenauers Begründung. Im anderen Falle, bei Etablierung einer großen Koalition, würde im Parlament keine kraftvolle Opposition entstehen. Die zu erwartende Kritik an der Bundesregierung würde sich dann nicht im Parlament, sondern außerhalb desselben formieren. Es kam Adenauer ganz entscheidend darauf an, schon zu Beginn des staatlichen Lebens der Bundesrepublik Deutschland auch innenpolitisch einen neuen Anfang zu setzen und der parlamentarischen Regierungsweise zu besserer Funktion zu verhelfen, als dies während der Weimarer Republik gelungen war. Er hatte dieser Röndorfer Konferenz gesagt, dass wir Deutsche in den Jahren zwischen 1918 und 1933 die Grundprinzipien des demokratischen Parlamentarismus nicht richtig angewandt hatten. Damals habe man allererst darauf gesehen, Koalitionen schlechthin zu schaffen. Man habe weniger darauf geachtet, ob diese Koalitionen genügend innere Kräfte besessen hätten, um fruchtbare Arbeit leisten zu können. Diese aber werde unerträglich erschwert, wenn in einer Koalition annähernd gleich starke Gruppen mit divergierenden Zielsetzungen zusammengespannt würden. Die Abkehr von der parlamentarischen Praxis der Weimarer Republik wird vollends darin deutlich, dass Adenauer die von ihm angestrebte Politik, kleine Koalition mit kräftiger Opposition im Parlament, als einen Erziehungsprozess beschrieb. Ich zitiere: Das deutsche Volk müsse daran gewöhnt werden, dass die stärkste Partei die Führung übernehme und eine andere große Partei die Rolle der Opposition. Wenn dann die führende Partei keinen Erfolg habe, dann werde ihr der Wähler bei der nächsten Wahl die Quittung für ihr Versagen geben. Das sei parlamentarische Demokratie. Adenauer, der sich ja in dieser Frage bekanntlich durchgesetzt hat, hat hier, wie in vielen anderen Sachfragen, keine Scheu getragen, die ihm zur Verfügung stehende und manchmal nur knappe Mehrheit voll auszunutzen. Von seinen Kritikern ist das oft verstanden worden als Ablösung der Einmütigkeit der Parteien beim Wiederaufbau durch rücksichtslose Parteikämpfe und als rüde Ausnutzung der gegebenen parlamentarischen Möglichkeiten unter Missachtung der großen Mehrheit, die doch anderes wolle. In größerem zeitlichen Abstand, nachdem die damals aufgerissenen Wunden vernarbt sind und in weiterer Perspektive, kann man diese Haltung Adenauers doch auch wohl deuten als eine heilsame Rosskur für die deutschen parlamentarischen Traditionen. Und die Ergebnisse dieser Rosskur, die Adenauer mit der Gründung der kleinen Koalition 49 begonnen hat, dürften wohl in folgenden Richtungen zu finden sein. Der Klarheit halber erlaube ich mir jetzt mit Buchstaben die einzelnen Unterthesen zu benennen. A. Durch die Abgrenzung seiner Partei von anderen, durch die Vermeidung unklarer Gemeinsamkeiten, gab Adenauer der CDU ein Profil, das dem Wähler eine eindeutige Alternative anbot. B. Durch die Ausnutzung parlamentarischer Mehrheiten, die ihm oft verübelt worden ist, hat er in der praktischen Politik Positionen artikuliert, die von einer fähigen Opposition mit entsprechenden Gegenpositionen beantwortet werden konnten, ja beantwortet werden mussten, wenn diese Opposition sich nicht von vornherein um den Anspruch bringen wollte, überhaupt einmal die Regierung zu bilden. C. Die Entscheidung von 49 für die kleine Koalition bedeutete faktisch die Bildung einer massiven Opposition, die ihrerseits auf die Ablösung der CDU als führende Koalitionspartei drängen und die Bildung einer genau entgegengesetzten kleinen Koalition anstreben musste. Das Wechselspiel der demokratischen Parteien in der Bildung der Regierung ist durch diese Entscheidung für die kleine Koalition und die entsprechende spätere Regierungspraxis wenigstens als Modell deutlich gemacht worden. D. Die schroffe Gegenüberstellung von Koalition und Opposition in der praktischen Politik Adenauers nach 49, die eben mit der Entscheidung für die kleine Koalition grundgelegt wurde, hat integrierend auf das deutsche Parteiengefüge gewirkt und die parlamentarische Demokratie konsolidiert. Nach der ersten Wahl von 49 waren im Bundestag 11 Parteien vertreten, 4 Jahre später noch 6, im dritten Bundestag 4 Parteien und seit 1961 sind es nur noch 3, wobei ich sage, dass hier CDU, CSU als eine Partei gezählt sind, weil sie im Bundestag ja als eine Fraktion auftreten. An die Stelle eines Vielparteiensystems Weimarer Provenienz, so hat man festgestellt, trat ein alternierendes Parteiensystem angelsächsischer Prägung. Das nur geringfügig modifizierte Verhältniswahlrecht, nach dem der Bundestag gewählt wird, hat keineswegs die von klugen politischen Beobachtern und Wissenschaftlern damals mit Grund befürchtet wurde, zu einer Zersplitterung des politischen Willens geführt, zu einer Vielzahl von Parteien, sondern hat eine stabile Parteienkonstellation hervorgebracht, die aus sich die notwendige Alternative zur Regierung darstellen kann. Abgesehen von Randgruppen hat sich gegen den Sog der im Bundestag vertretenen Parteien an den Rändern des parlamentarischen Spektrums keine oppositionelle Kraft, zumindest nicht auf Dauer, halten können. Die Parteien selbst sind durch den permanenten Wahlkampf, den Zwang, ihre Vorstellungen stets als die besseren bewähren zu müssen, vor Erstarrung bewahrt geblieben. Kein anderer als Herbert Wehner, wahrscheinlich vom politischen Genie her der einzige Adenauer gewachsene Gegenspieler, hat einmal gesagt, ich zitiere, durch Konrad Adenauers heilsamen, wenn auch schmerzenden Zwang wurde sein innenpolitisches Gegenüber, die Sozialdemokratie, vor der Gefahr bewahrt, zu einer Vereinigung schwärmerischer Verkünder mit kommunalpolitischer Praxis zu werden. Ohne Konrad Adenauers innenpolitische Sammlungskraft wäre die politische Landschaft außerhalb der Sozialdemokratie zu einem Schuttabladeplatz für die Nachgeburt der Verantwortlichen und Verantwortungslosen des Braunen Reiches geworden. Adenauer hat es fertiggebracht, politische Strukturen zu bilden, die auch noch für neue Wege wenigstens als Schotter dienen werden, wenn sie selbst in den wirklich ernsten Prüfungen, die wir gehen müssen, zermahlen werden. Er hat dies sogar für die eigene, von Konrad Adenauer ja wahrlich nicht geschonte Partei betont, dass die Sozialdemokratie nicht nur ein sozialpolitischer Faktor sein kann und sein wird, sondern eine bedeutende und bewegende Kraft der Politik auf der europäischen Bühne. Das hat sie zusätzlich zu allem, was sie mitgebracht hat, im harten Ringen mit dem Zuchtmeister Konrad Adenauer erworben. Soweit Herbert Wehner, also zweifellos ein unverdächtiger Zeuge. Schließlich wird man einen für das Gelingen der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland wichtigen Effekt, den die Politik Adenauers hervorgebracht hat, in der gesteigerten Teilhabe des Wahlbürgers an den politischen Entscheidungen selbst erblicken dürfen. Nachdem sich im ersten Bundestag von 1949 an die Fronten formiert haben, bedeuten in der Bundesrepublik die Wahlkämpfe bei den Bundestagswahlen weniger eine Auseinandersetzung von Parteien um den rechten Weg als einen Zweikampf des Kanzlers mit dem Kanzlerkandidaten der Opposition. Die Festlegung der Parteien auf einen Kanzlerkandidaten, der von der Verfassung ja keineswegs vorgesehen ist, gibt dem Wähler die Entscheidung über die Besetzung des politisch bedeutsamsten Amtes in die Hand, solange die Prägung dieses Amtes durch den ersten Bundeskanzler im öffentlichen Bewusstsein andauern wird. Über die Vorschrift der Verfassung hinaus ist somit das Maß an politischer Teilhabe, Verantwortung und Mitbestimmung des Wählers gestiegen. F. Die Regierungspraxis Adenauers hat des Weiteren eine Stabilisierung des Parlaments im Bewusstsein der Allgemeinheit bewirkt. In der Krise des liberalen Systems während der Zwischenkriegszeit hat ein kritischer Beobachter geradezu die Schicksalsfrage des Parlamentarismus darin gesehen, ob es den politischen Vertretungskörperschaften gelinge, der Austragungsort für die Debatten zu sein und zu bleiben, welche die Gesellschaft bewegen. Für das Interesse des Publikums am Bundestag und demzufolge für dessen Prestige in der Öffentlichkeit erwies sich nun als vorteilhaft, dass Adenauer seine Politik gegenüber einer stets beachtlichen Opposition zu vertreten hatte. Die großen Entscheidungen seiner Regierungszeit sind allesamt in großen Redeschlachten des Parlaments erörtert worden bevor sie dessen Billigung fanden. Dadurch rückte der Bundestag, der anfangs noch gegen weit verbreitete Skepsis und Relikte der allgemeinen Parlamentarismus-Diffamierung durch die nationalsozialistische Propaganda anzukämpfen hatte, stark in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Die Debatten über die eine große Zahl von Bürgern unmittelbar berührenden Angelegenheiten, Wirtschaftspolitik, Wehrpflicht, Renten, Lastenausgleich, konnten durch die Medien dem Bürger nahegebracht werden und fanden sein Interesse. So ist eine politische Aktivierung der Bevölkerung eingetreten, welche die Einwurzelung der 1945 noch vielen als alliierter Import erscheinenden Demokratie erleichtert hat. Die Belebung des Interesses am Parlament und an den Auseinandersetzungen darin ist auch ein Ergebnis der Koalitionsentscheidung von 1949, die Konrad Adenauer als eine Forderung der parlamentarischen Demokratie verstanden und durchgesetzt hat. Eine Fortführung der für die Zeit von 1945 von Adenauers Kritikern behaupteten Einmütigkeit der politisch Verantwortlichen hätte für die erwähnte Entwicklung des Bundestages zum zentralen Austragungsort der politischen Gegensätze keine gleichgünstigen Voraussetzungen geboten. Es darf hier erinnert werden, dass ja gerade die Große Koalition, die kurze Phase, in der CDU und SPD gemeinsam die Regierung gebildet haben, die Epoche ist, in der wir in Deutschland das kurzlebige Phänomen einer außerparlamentarischen Opposition hatten. Meine Damen und Herren, ich habe noch zwei Thesen vorzutragen, die ich aber nur als Thesen formulieren möchte, da die dritte These hier weit besser als von mir, von Herrn Hockerts vertreten werden könnte, die aber der Vollständigkeit des Tableaus halber nicht fehlen soll, nämlich Adenauers Leistung für die deutsche Demokratie besteht auch in deren sozialer Sicherheit. Wir verdanken es im Wesentlichen Herrn Hockert, dass wir besser informiert sind über den großen Anteil, den Adenauer an maßgeblichen sozialpolitischen Gesetzen, insbesondere der Einführung der dynamischen Rente, genommen hat. Und es ist gerade im Vergleich der beiden deutschen Demokratien, der von 1919 und der von 1949, aufschlussreich, in welch starkem Maße die zweite deutsche Demokratie an innerer Kraft dadurch gewonnen hat oder zumindest in welch starkem Maße vor Belastungen bewahrt geblieben ist, dass die Lasten, die der Krieg hinterlassen hatte, die Opfer, die dem deutschen Volk in ungleichem Maße auferlegt worden sind, doch in einem Maße umverteilt worden sind, die vielen Menschen ein erträgliches Leben ermöglicht haben. Die große Leistung der Bundesrepublik auf sozialem Felde ist die Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebene gewesen. Viele Zeitgenossen, in- und ausländisch, haben den Einstrom von Millionen von Flüchtlingen für die fundamentale Belastung jeder deutschen Demokratie gehalten. Diese Frage ist im Laufe weniger Jahre nicht ohne Anstrengung, und nicht ohne Opfer gelöst worden. Und wir wissen jetzt, in welch starkem Maße Adenauer an solchen Fragestellungen beteiligt gewesen ist. Ich darf alle Interessenten an Herrn Hockerts verweisen, sodass ich nicht in die Verlegenheit komme, ihn plagiieren zu müssen. Schließlich und endlich, meine ich auch, gehört es zum Gesamtbild zu sagen, Adenauers Beitrag zur Fundierung der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland liegt nicht zuletzt im Gesamterfolg seiner Politik. Wenn man an die Ausgangsposition von 1945 oder die Ausgangsposition von 1949 denkt, war durchaus die Frage offen, ob das deutsche Volk, das von 1919 an die parlamentarische, demokratische Regierungsweise doch nicht vollständig sich zu eigen gemacht hatte und durch solch andere Erfahrungen im Nationalsozialismus hindurchgegangen ist, eine Demokratie westlichen Musters sich vollständig zu eigen machen würde. Zweifellos ist es für die Aneignung der Demokratie, die Einwurzelung der Demokratie im öffentlichen Bewusstsein ein maßgebliches Element gewesen, dass diese Bundesrepublik innen- und außenpolitisch mehr Erfolg hatte, als man ihr 49 vorauszusagen gewagt hatte. Und, das scheint mir wichtig und damit ende ich aber auch, alle diese wichtigen Entscheidungen, von denen der innen- und außenpolitische Erfolg der Bundesrepublik abhängt, sind bei aller hohen Einschätzung, die man exogenen Faktoren beimessen kann, doch Entscheidungen des Parlaments gewesen, Entscheidungen der Parteien, die heftig umstritten gewesen sind. Die Entwicklung in Deutschland ist nicht ohne Krisen und ohne heftigen Streit verlaufen. Es hat sich aber wohl im Laufe der 30 Jahre, die wir jetzt doch dankbar an diese Geschichte der Bundesrepublik zurückdenken wollen, erwiesen, dass diese Republik mit ihrem System in der Lage gewesen ist, sehr ernsten Problemen gerecht zu werden und zum Erfolg zu führen. Für denjenigen, der die Ausgangslage im öffentlichen Bewusstsein von 45 bis 49 in Erinnerung hat, ist das auch ein Wandel in den politischen Überzeugungen, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Und der Erfolg in dem Maße, in dem der Erfolg der Bundesrepublik der Erfolg Adenauers ist, tantum quantum, ist auch dies ein Beitrag Adenauers zur Begründung der Demokratie in Deutschland. Ich danke Ihnen. Hanno delle radici che sono in tutta la storia nuova della Germania e non soltanto in certe decisioni del 33. E ci sono anche certi gruppi che hanno la colpa di questo cambiamento da democrazia totalitarismo, ma soprattutto larghi strati della popolazione, a larghi strati della popolazione mancava una chiara concezione, perché con una chiara concezione liberale democratica sarebbe stata impossibile la vittoria del nazismo. E gli errori del passato hanno, secondo Adenauer, la loro origine nel fatto che nella storia tedesca si è sopravvalutato la potenza e lo Stato, e allo stesso tempo, sopravvalutando potenza e Stato, si è sottovalutato tutti i valori personali. Perciò è necessario orientarsi a questi valori della persona umana, e in questo orientamento ai valori della dignità umana si abbinano, secondo Adenauer, i valori della democrazia e del cristianesimo. Praticamente qui lui ritorna alla concezione del diritto naturale, del Naturrecht, del diritto naturale della persona, nella quale lui vede le norme per, come dice lui, per una vera democrazia, e perciò di questi diritti naturali vede anche la base per un programma di un partito democristiano, e con questa concezione lui ha influenzato i primi programmi, soprattutto nel marzo del 1946. Allora lui non tendeva a essere una specie di prete che annuncia un Vangelo, però lui si fonda su questo diritto naturale e come dice lui, evidentemente senza aver studiato i testi o molti testi o studi sul Naturrecht, lui aveva come base del suo pensiero politico quel, come dice lui, naturrechtlicher personalismo, cioè questa concezione della persona umana e dei valori, dei diritti della persona umana che sono fondati nella natura dell'uomo. E proprio questa concezione del Naturrecht ha determinato la politica della prima CDU e ha determinato anche le distanze che il partito prendeva dalla socialdemocrazia. Perché, secondo l'opinione di Adenauer, il riconoscimento dei diritti della persona umana e anche il riconoscimento della preeminenza di questi diritti riguardo a tutte le pretese dello Stato devono determinare una nuova concezione di Stato, economia e cultura, una concezione che è nuova, paragonata alla storia tedesca dall'Ottocento in poi. Lo Stato, anche lo Stato democratico, non ha un diritto assoluto sulle persone. La maggioranza non ha un diritto assoluto sulla minoranza. Bisogna impedire potenze economiche e politiche troppo larghe, bisogna garantire le libertà economiche e politiche, bisogna riconoscere il patrimonio privato e le possibilità di acquisire nuovi patrimoni. Bisogna garantire anche il diritto dei genitori sull'educazione dei figli, cioè tutta una paletta di conseguenze da questo principio del diritto naturale. E perciò anche con la stessa conseguenza la chiara opposizione, avversione contro il Partito Socialdemocratico, contro ogni forza che cerca di realizzare una centralizzazione del potere politico e economico o nelle mani dello Stato o nelle mani di una classe. Adesso vediamo dove c'è. Ma è la tesi, ecco. Poi la seconda tesi, cioè la prima è quella del ricorso al diritto naturale, poi la seconda tesi dice che Adenauer abbia dato un altro contributo ad attivare la vita democratica in Germania, proprio perché insisteva sulla chiara differenza tra i grandi partiti tedeschi. Lui non aveva dietro di sé una maggioranza chiara, anche all'interno del suo partito e all'interno anche dei organi direttivi del partito sono state delle discussioni abbastanza forti sul modo di agire del partito, sul modo di formare coalizioni o meno. Però lui da prima ha detto un chiaro no ad ogni forma di socialismo cristiano che si trovava anche all'interno della Democrazia Cristiana tedesca, perché diceva che il concetto di socialismo non si può conciliare col concetto di una politica cristiana e che tra l'altro quel concetto di socialismo era già così chiaramente attribuito ad altre forze politiche e ad altre tendenze politiche che sarebbe stato molto pericoloso di adottarlo al Partito Democristiano. Poi c'era in Germania allora molto larga, molto largamente distribuita, la concezione di una union sacrée, di una unione di tutti i democratici per superare in una lotta comune i grandi problemi che la guerra e la disfatta avevano rilasciato. Proprio la comunanza dei democratici voler creare una democrazia, il chiaro no al nazismo e poi anche una comunanza nella necessità di dover rispondere alle esigenze delle potenze alleate. Però, e poi si parlava di una grande coalizione di centro che doveva comprendere sia la CDU sia la SPD. E qui in tali idee c'è anche poi una conseguenza di quella avversione contro i partiti nutrita dal nazismo e nutrita anche dalle esperienze fatte con la fine, con l'agonia della Repubblica di Weimar. Però Adenauer, dicendo questo chiaro no al socialismo cristiano, diceva anche che ci sono certi contrasti chiari e netti fra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialdemocratico. Non vogliamo nascondere questi contrasti, però vogliamo fondare la nostra politica proprio a sottolineare le differenze che ci stanno fra l'uno e l'altro partito. E perciò lui insisteva a dire chiaramente che la DC, cioè che la CDU, avesse in materia politica, in materia di politica economica e anche politica sociale, degli scopi e degli ideali molto diversi da quelli della socialdemocrazia. E perciò alla fine la decisione per la piccola coalizione, cioè per la netta divisione in una maggioranza, anche se non era tanto forte, e in una forte opposizione, cioè resisteva a tutte le tentazioni di fare una grande coalizione, però insisteva su quella piccola coalizione della CDU con alcuni partiti del centro o anche della destra moderata contro la socialdemocrazia, dicendo anche che soltanto creando questa chiara contrapposizione di maggioranza e opposizione si avrebbe creato veramente in Germania un sistema parlamentare, cioè non la più grande maggioranza possibile, però una maggioranza chiara con una opposizione forte. E poi diceva c'è l'elettore che deve decidere. Siccome l'elettore del 49 ci ha dato questa piccola, però sufficiente maggioranza, siamo noi che formiamo il governo. Se poi noi non rispondiamo a quello che il lettore chiede da noi, allora il lettore avrà la possibilità di leggere l'altra volta, la prossima volta l'altro partito. Cioè una chiara divisione che seguiva più o meno il tipo inglese di un bipartitismo che sin da allora ha determinato la politica federale. E poi dicendo anche che proprio la concezione della economia di mercato, di quella economia sociale di mercato, non sarebbe da realizzare in una coalizione con il Partito Social Democratico. Ma siccome per lui questa politica di mercato e sociale allo stesso tempo furono delle chiare conseguenze della sua concezione primaria, allora lui non poteva e non voleva iniziare una coalizione col Partito Social Democratico che gli avrebbe impedito di fare questa politica. E qui vedo ancora quel testo in cui diceva che noi tedeschi non abbiamo adottato nel modo giusto negli anni fra il 18 e il 33 i principi fondamentali del parlamentarismo democratico. Allora si volevano creare, se era possibile, delle coalizioni molto larghe, però più importante era per lui creare una coalizione che aveva una consistenza interna. Allora meglio una coalizione numerica un po' ristretta, però con un programma chiaro e con la netta distinzione da una opposizione. Poi Hürten sottolineava che proprio in questa questione c'è stato Adenauer, quello che con tante discussioni abbastanza forte è riuscito a realizzare all'interno del suo partito, contro le opposizioni interne, questo progetto, cioè formando questo tipo di governo di piccola coalizione dal 49 in poi. E lui vede alcuni risultati positivi di questa decisione. Da prima, cioè ABCD, ha un chiaro limite, una chiara frontiera fra il suo partito e fra altri partiti, e perciò per l'elettore una chiara alternativa fra le chiare alternative. Ora a me sembra anche dai discorsi che questa mattina sono stati fatti che le matrici culturali di De Gasperi, sia sia alla Mitteleuropa, sia al cattolicesimo, alla tradizione appunto della Chiesa cattolica, a me sembra appunto che fossero in contrasto questa continuità risorgimentale. Quindi per stare in grado se lei volesse specificare meglio a proposito. Io ho detto che De Gasperi, rendendosi conto di quello che era lo Stato in fondo lo Stato italiano, si propose in un primo momento della sua operazione politica di sanare quella frattura che c'era stato tra gente che aveva votato per la monarchia e gente che aveva votato per la Repubblica, e essendo finito quella ossatura monarchica che si dica era ancora una forza nello Stato italiano, proprio perché di questa fine della monarchia, quasi per saggiare quale fosse la condizione del paese dopo la fine di questo che era ancora un pilastro loro, ma era ancora un certo cardine, l'atteggiamento dei comunisti mutò perché finché i comunisti avevano temuto in fondo che l'istituzione monarchica potesse essere un certo richiamo per le forze d'ordine, e se, data la situazione, alleati in Italia, situazione che si era cominciata a complicare i rapporti tra Stati Uniti e Russia, si potesse con un'azione non legalitaria dare forza ancora di più, perché c'era senza dubbio, c'era stato dalla crisi del governo Parri in poi, è inutile che qui facciamo la storia, qualunquismo, riflusso, ondata, come voi volete chiamarla, c'era stato questo tentativo, è vero, di ripresa delle forze d'ordine e delle forze anche monarchiche. Finché questo pericolo ci fu, De Gasperi fu molto accorto, molto legalitario, insomma, in un certo senso, per no, impedire, dopo la fine della monarchia, egli si sentì più libero in un certo senso. La non partecipazione di De Gasperi al governo successivo, al primo governo della Svezia, e l'azione che lui comincia a fare già nella Costituente, in funzione anti-politica filoamericana dei democristiani, cioè veramente un palese doppio gioco, cioè governo, i comunisti sì, Togliatti no, quasi per saggiare per me la consistenza di questo complesso statuale italiano all'indomani della caduta di questo istituto storico, e il De Gasperi ebbe l'interesse di far sì che le forze moderate, diciamo, che avevano votato in monarchia, e fossero forze moderate, fossero inglobate in questa sua visione del nuovo Stato. Quindi la Repubblica Italiana avrebbe dovuto tener conto delle quelle che erano state le tradizioni dei due dei partiti storici che si richiamavano un po' a ideali risorgimentali, e tenerne conto. In prospettiva, quindi dopo anche se il governo fu formato nel modo che tutti sappiamo, e anche se al governo si diede spazio, insomma, sembrò la facciata che i tre partiti popolari, diciamo, fossero concordi nella creazione di questa nuova Repubblica, sta di fatto che, insomma, nel disegno politico, nella proposta politica di De Gasperi ci fu in quel periodo un certo tentativo di staccare in fondo i socialisti dai comunisti, e questo fu uno dei programmi chiari. E l'altro, insieme a quello, ci fu anche di non allontanare da sé, e quindi quelle forze d'ordine, quelle forze moderate, che poi furono in prospettiva, alla base del trionfo del 18 aprile 48. In questo senso io ho usato qualche parola, ma non, però l'idea e questo termine restauratore, questo è un termine che hai usato tu ora, ma che io non ho usato. La politica di De Gasperi è molto, come tutti sappiamo, molto complessa in quel periodo, ma certo un disegno di attrarre a sé i socialisti c'è stato, e e insieme a questo c'è stato la chiara impostazione di non staccare le forze, insomma, anche quelle che, come i liberali, come sai, non partecipavano al governo, insomma, ma di tentare sempre una prospettiva di un disegno che era quello di, far sì che, insomma, si sanasse questa spaccatura nel paese che era stata causata dalla questione monarchica, insomma, Repubblica e Monarchia, questo ho inteso dire in sintesi, insomma. Grazie, allora il professor Alberti. Sì, c'è una contemporaneità negli interventi che molte volte, se non è rispettata, finisce poi per perdere l'intervento stesso. Sì. Io personalmente mi trovo in questo momento un po' sfasato rispetto alla discussione di stamattina, rendomi evidente anche dal dibattito che si è avuto fino adesso, che non sono emersi sostanzialmente dubbi, forti dubbi, fondati dubbi, sulla correttezza storiografica e metodologica di certe interpretazioni complessive sull'età De Gasperiana e particolarmente su De Gasperi. Il caso Scoppola, potremmo dire, giusto per fare questo nome, e mi spiace che ci sia qui il collega Scoppola, perché è giusto, è meglio parlare con le persone presenti. Ma quello che il caso Scoppola e che mi pare che Moscati abbia inquadrato metodologicamente in modo molto corretto, e che a mio giudizio costituisce, fosse solo questo, già un risultato positivo di questo incontro, pone in realtà il problema grosso, che già lo discioli voi, dei rapporti tra storia, storiografia e ricerca sull'età contemporanea. Questo è un grosso problema che in Italia non si è risolto. Non si è risolto un po' per le origini stesse, non solo accademiche evidentemente, ma anche culturali e metodologiche della storia contemporanea, e non è certo il caso in questa serie degli impigliati. Non si è risolto perché per errori di impostazione di un certo tipo. Fatto sì che la storia contemporanea, o meglio la storiografia, la contemporaneistica, io non essendo titolare di questa materia, a dichiararlo in pubblico, è regione depressa. È la regione più depressa dal punto di vista culturale e storiografico che noi oggi abbiamo nel panorama della storiografia italiana. Noi siamo arretrati. Il caso Scoppola non è, a mio professor Misso, è uno dei casi, non è un caso di Catania. Noi ricordiamo tutto, tutti lo ricordiamo evidentemente, c'è certe interpretazioni evidentemente, non il collega Scoppola, su cui ovviamente serietà e autorevolezza di studioso non si discute, si parla naturalmente di certe impostazioni storiografiche, questo va da sé. Dico, noi ricordiamo perfettamente come la storia della storiografia contemporaneistica italiana nasce, evidentemente, così, aderendo a certi nuclei fondamentali della nostra storia politica, risorgimento, unità d'Italia, quindi la formazione dello Stato italiano unitario, il fascismo, momento di rivelazione, di continuità, eccetera, secondo punto, terzo punto, la Repubblica. Se noi avessimo il tempo di studiare in modo comparativo queste tre storiografie, noi vedremmo grosso modo il riproporsi degli stessi problemi, delle stesse forme così piuttosto rigide di giudizio, degli stessi risultati, perfino, il mondo vero. E allora noi dobbiamo riconfermare, mi pare che sia importante, sottolinearlo in questa sede, la necessità di restituire la storiografia, la società contemporanea, al suo carattere essenzialmente storiografico, il che significa l'uso tecnico di metodi, di approcci, di discorsi che non è assolutamente possibile fare con la metodologia corrente, che è quella di trovare il documento, di condirlo con la ideologia che noi abbiamo bene o male assimilata, mettere insieme questa mistura e offrirla al privato, così al pubblico degli studiosi. Questo è un modo, appunto, alla Dennis Smith nel suo momento peggiore, naturalmente. momenti migliori ne possiamo citare tanti, ma è un modo quando mai rozzo è dequalificato di intendere il lavoro sollevato. Questo per quanto riguarda il problema metodologico, che è un grosso problema che non è manco il caso di sollevare in questa sede, ma andava secondo me sottolineato. Torniamo adesso un attimo alla interpretazione di Scopoli, del libro di Scopoli. Molto fine, naturalmente, perché Scopoli è un uomo fine. Tutti noi ammiriamo la capacità, l'abilità, la cribiglia, ecco, la cura di Scopoli per interpretare certe cose. Ma anche qui c'è carenza di metodologia storiografica. È veramente quel volume un libro di storia? Per me non lo è. Potrebbe darsi che sia qualcosa di molto più importante di un libro di storia. Intendiamoci bene, certamente non è una ricetta. Ad esempio, manca completamente ogni riferimento a ciò che fosse, a quello che noi potremmo chiamare, ma spero che Bendiscioli domani potrà darci lumi in materia, a quella che è una stratigrafia, una stratificazione dell'elettorato democristiano. Non è affatto vero che l'elettorato democristiano fosse un elettorato popolare, meno che mai vero è che il termine popolare identifichi di per ciò stesso una posizione di sinistra. Chi l'ha detto mai? Quindi vedete, siamo proprio a livello dell'uso di categorie generali, che è il mio giudizio, il discorso della ripresa. Ma chi ha detto mai che le masse, il popolo, chiamate come volete voi, sia per ciò stesso, anche nelle sue esperienze di carattere collettivistico, collettivo, comunitario, chiamatelo come volete, ma chi ha mai detto che questo sia di per sé indice di progresso? Tutto ciò è da dimostrare, evidentemente. I politologi in materia dovrebbero dimostrare qualche cosa. Io personalmente, come storico, non ritengo affatto che questo sia di per sé un elemento di progresso. Quindi da questo punto di vista, evidentemente, De Gasperi viene sottratto a quello che è il suo, come dire, il suo riferimento sociologico. Punto secondo, questa proposta politica di De Gasperi appunto si innesta in una realtà piuttosto interna che esterna al movimento cattolico. Questo è un limite fondamentale di tutta la storiografia cattolica, soltanto raramente da poco si cerca di superarlo, cioè di ridurre tutto il discorso storico, la storia d'Italia, quando si intende una, all'interno del movimento cattolico. E non, come sarebbe molto più corretto, al contrario, appiattire, schiacciare, risolvere il movimento cattolico nei problemi dell'Italia Unita, che mi pare a me una cosa molto più metodologicamente corretta. Altre cose non le dico perché avrò modo di dirle, spero, in questi giorni, eccetera, eccetera. L'ultima osservazione, così concludo. In realtà il libro di Scopoli è un fatto importante perché, non tanto a mio giudizio come opera ma si innesta come la maggior parte di queste opere, io non so se voi avete fatto questa riflessione, la maggior parte delle opere sulle date gasperiane, quelle che oggi la pubblicistica corrente ci offre, sono tutte quante datate. Le prime cominciano intorno al 72-73, poi c'è il boom, un vero boom del 75-76. E non ho bisogno di farvi di dire i referenti concreti con la realtà che ci sta sotto. Questo è importante. A che cos'è? Che cosa serve l'opera di Scopoli, secondo me? Niente altro che il tentativo di un partito, qual è la DC, di obliterare per certi aspetti la sua caratteristica storica fondamentale, storica, ripeto, che non è affatto un movimento, diciamo così, di sinistra, o perlomeno aperto, scusate la rozzezza, ma non posso essere più sfumato, anche perché sto per concludere. Dico, non è affatto, hanno la stessa tradizione cattolica, non è affatto una tradizione così unita, vicina a certe forze classiste di sinistra, ma nemmeno questo. Ecco, è il tentativo allora di ripensare, di recuperare tutto ciò e di rifondare teoricamente, se voi volete, ideologicamente, un partito. Se voi tenete presente la crisi profonda della Democrazia Cristiana, gli anni in cui Scopoli di far questo, vi rendete subito conto del valore forse anche più importante dell'opera di Scopoli, che ripeto non è un valore puramente storiografico. La storia del movimento cattolico, su questo io non ho dubbi, è una storia perenne, parlo del movimento cattolico italiano, dei leader, da Sturzo a De Gasperi, di inglobare in una chiave chiamiamola moderata, ma moderata è un termine anche come il termine popolare va molto chiarito e precisato, intendiamoci bene, ma di inglobare un mondo complesso di cui le frange di sinistra non ne sono che una parte, evidentemente. Più vengono inglobate, più i cattolici si inseriscono nell'esperienza storica italiana, unitaria. La storia del Partito Cattolico non è che la fa, poniamo il caso Murri, la fa Sturzo, non la fa Migliori, dico, la fa, poniamo, Grundi, per esempio, meglio ancora De Gasperi, non la fa Dossetti, la fa De Gasperi. Quindi il filo rosso che lega tutta l'esperienza dei cattolici italiani è proprio questo, è la capacità di inglobare e di assorbire anche all'interno di una formula politica mediatrice, se voi volete, istanze di un certo tipo comunistico. Ecco, io non avrei altro da aggiungere, sono queste cose, ma altre cose spero di poterle dire poi nel corso. Grazie. Io non ho da terminare dire che sono completamente d'accordo con l'amico Aliberti, mi pento soltanto che stamattina per una certa contingenza e per vivacizzare un po' il discorso, proprio perché c'ero qui il presidente della regione e io ho parlato un po' a braccio e forse non sono stato completamente inteso, perché il testo un po' scritto della mia relazione, che era senza dubbio più sfumata e più attenta ad alcuni particolari, forse ha in parte non fatto comprendere il mio pensiero, né poi mi sono molto centrato sull'argomento del mio pensiero. Io sono convinto che l'amico Aliberti ha ragione, e anche per quel che riguarda, insomma, il voto monarchia repubblica, io ho tentato una indagine per l'area meridionale che non era stata mai finora tentata. Cioè, io ritengo che quella entusiasmo che prese le popolazioni meridionali, poco stranamente, perché l'atteggiamento del Mezzogiorno nei confronti del re Vittorio Emanuele III nella Napoli stessa nel 1943-44 era certamente tutt'altro che favorevole alla figura del re, ci fu questa infatuazione, diciamo, improvvisa, chissà, il miracolo di qualche tipo di atteggiamento avuto dal luogotenente in due momenti particolari, novembre 44 e dopo la crisi Parri, un certo battage pubblicitario che lo stesso luogotenente riuscì a farsi in alcune occasioni nell'ambiente anche americano. La sensazione che ebbero alcuni politici che questo principe potesse in fondo era migliore della sua fama e aveva giudizio di Croce noto, giudizi di De Gasperi anche, insomma, avesse migliorato, insomma, e potesse essere un richiamo. L'applicazione del re, la magia di questa parola, il re, il sovrano, insomma, che travolse un po' gli argini nel Mezzogiorno d'Italia. Io ho fatto un'indagine, dico, e ho visto che dove non sono arrivati, insomma, perché allora le comunicazioni erano terribili, non so, nessuno di voi che è giovane può immaginare, forse chi non ha vissuto quello che era ancora il 46, quindi la difficoltà che hanno avuto gli zelatori della monarchia di far giungere quelle immagini il re con i principini che travolse un po' la popolazione meridionale, atavismo, il senso del re protettore, e dei poveri, non lo so, è tutto da studiare, fece sì che nelle città del Mezzogiorno, dove arrivò la propaganda monarchica, furono travolti da questa immagine, rei, principini, eccetera, e spessissimo proprio nei paesi dove erano assetati di simboli monarchici, di cose, non arrivò la propaganda, e non perché fossero più repubblicani i centri piccoli dei centri grandi, fu proprio un fenomeno di iniziane comunicazioni di massa che fecero il loro gioco. In quanto poi alla questione monarchia, repubblica, brogli, voti, eccetera, io ho molto chiaro il problema vero. Il problema fu che nella parte settentrionale d'Italia ci fu un'atmosfera un po' di intimidazione un po' per la Repubblica, ma per converso anche nell'Italia meridionale ci fu questo, non intimidazione, ma questo entusiasmo travolgente che poi finiva con l'essere anche un'intimidazione. Io ricordo, scusate se parlo di aneddoti, ma così ricordo che io ho dovuto, con mio padre che era stato un consultore di, così, e poi conosceva bene le menti di cose, quasi, non dico salvare, ma sottrarre all'ira popolare Parri e De Ruggero che tentavano di fare un comizio. Qui un'atmosfera di, ci fu, quindi l'una cosa in parte valse l'altra, e quindi non credo. Poi, problema famoso, i brogli, i voti, è un problema che sarà mai risolvibile, perché mancando i documenti, cioè le schede, non può mai essere risolto, in quanto alla soluzione, insomma, pare che in quel momento la grande maestria, ho detto anche la grande abilità di De Gasperi consistette proprio in questo, di pilotare così bene questo passaggio dalla monarchia alla Repubblica, e non gli si può non dare atto di questo. Poi in sostanza gli hanno dato atto gli stessi monarchici e lo stesso luogotenente, poi non ha avuto, io l'ho avvicinato un'infinità di volte, Umberto II, per ragioni anche di studio, perché ha messo a disposizione nostro, della Commissione dei documenti diplomatici, tutto il materiale che aveva a Cascais, sono andato molto volte, non c'è stato da parte mai dell'ex sovrano delle parole che non fossero di stima, di comprensione, di cosa, per l'uomo De Gasperi, me altrettali parole di stima, di comprensione, non ci sono state per alcune persone che forse proprio più vicine alla sua, che secondo lui erano meno, più gentili, diciamo, con la moglie che non con lui, quindi un po' di rammarico, queste sono cose da non scrivere, non fare, non mettere a verbale, cioè, non ho mai sentito una parola non di comprensione per gli stessi uomini di sinistra, Togliatti o Nenni, perché secondo il re facevano bene il loro mestiere, ho sentito qualche volta un po' di rammarico per i vecchi uomini dell'età prefascista che avevano pur avendo molte colpe, immense colpe, avevano creato come capro espiatorio la monarchia, mentre insomma, le colpe c'erano, e come, da quella parte del prefascismo. Ecco, adesso passiamo alla discussione della relazione del professor Hirten. E se chi vuole intervenire vuole alzare la mano, in modo che si possa avere conoscenza del numero di quanti intendo bene. Calvo. 3, 2, 3. 1, 2, 3. Arbeit will Torwart zu bauen. Herr Jürgen, Sie haben sehr betont, dass die Entscheidung von Konrad Adenauer für die Kleine Koalition dazu geführt hat, dass sich im Bundestag eine starke Opposition entwickeln konnte, nämlich die der SPD, und dass durch diese Vorgänge die Konsolidierung des parlamentarischen Systems in Deutschland sehr gefördert worden ist. Ich frage mich, ob diese starke Betonung dieser Zielsetzung Adenauers auf eine Konsolidierung des parlamentarischen Systems, auf eine Bildung einer kleinen Koalition zur Bildung, zur Konsolidierung des parlamentarischen Systems, nicht doch etwas zu sehr überbetont war. Ob hier nicht die Wirkung mit dem eigentlichen Motiv verwechselt wird. Die Wirkung war es zweifellos, aber die Ursache war doch wohl das, was Sie zuerst genannt haben, nämlich, dass Adenauer Christentum und Sozialismus für unvereinbar gehalten hat und dass er von der Bildung einer großen Koalition Zugeständnisse an die SPD befürchtet hat, hier nicht zugestehen wollte. Ich glaube ja. Nun, es ist... Se parlo adagio, non occorre, penso, tradurre, no? No, no, no, non occorre tradurre. Stato. Sì, sì. Zweifellos gibt es bei Adenauer in der Entscheidung für 49 ganz aktuelle politische Gesichtspunkte, etwa den, die Macht mit möglichst wenig Partnern und mit möglichst schwachen Partnern teilen zu müssen. In meinem Manuskript, das ich nicht ganz exakt vorgetragen habe, steht also auch drin, dass neben aktuellen politischen Zielen Adenauers, das, was ich betont habe, eine seiner Absichten gewesen ist. Ich bin selbst überrascht gewesen, festzustellen, dass Adenauer in der Röndorfer Konferenz diese Entscheidung für die kleine Koalition, für die es ja auch hinreichend machtpolitische, taktische Gründe gab, auch aus prinzipiellen Gesichtspunkten hergeleitet hat. Wir sind über diese Röndorfer Konferenz verhältnismäßig gut informiert. Einmal hat Adenauer in seinen Erinnerungen sehr ausführlich darüber berichtet, und wenn man seine Regierungserklärung vom September 1949, in der er seine neue Regierung vorstellte, gewissermaßen auf dem Hintergrund seiner Erinnerungen liest, dann wird deutlich, dass derartige Überlegungen prinzipieller Art, die er in den Erinnerungen nennt, nicht erst spätere Rationalisierungen sind, sondern auch in dem Bündel von Motiven für die Entscheidung der kleinen Koalition vorhanden waren. Es ist ganz zweifellos so, wir haben auch eine Reihe von Berichten anderer Teilnehmer über die Röndorfer Konferenz, die nicht völlig deckungsgleich sind, aber sich doch nicht widersprechen. Wir sind also gut informiert, und es ist doch auffällig, wie stark Adenauer diese seine Entscheidung, für die es aktuell politisch gute Gründe gab, auch prinzipiell begründet hat, mit dem Argument, es muss jetzt in Deutschland ein anderer innenpolitischer Stil introduziert werden, als wir ihn vor 1933 gehabt haben. Man kann natürlich jetzt spekulieren, wie hätte Adenauer sich verhalten, wenn seine prinzipiellen Überlegungen und seine taktischen nicht konvergiert hätten. 1962. 1962 hatten wir eine andere Lage, war auch nicht mit der Ausgangsposition von 1949 gegeben. Ich glaube nicht, dass das leicht zu vergleichen ist. Das ist eine Frage, für die ich keine Antwort wüsste. Aber ich muss gestehen, dass meine von Ihnen als überstark empfundene Betonung vielleicht aus der Finderfreude stammt und aus der Überraschung, wie stark Adenauer in dieser taktischen Situation prinzipiell argumentiert hat. Adenauer hat wahrscheinlich nicht mit de Gasperi über die Form der Regierungsbildung und der kleinen Koalition konferiert. Aber ich sehe eine doppelte interessante Gemeinsamkeit in dem, was wir heute gehört haben. Einmal die Öffnung der Demokratie Christiana zu einer Volkspartei, die die Moderati aufnimmt, parallel zu dem, was die deutsche CDU getan hat, die ja weit über die Zentrumstradition hinausging, schon mal durch dieses bisher noch gar nicht expressis verbis erwähnte interkonfessionelle Moment, dann eben alle Gruppen an sich zu ziehen versucht, aus der preußischen Staatstradition, die vereinbar sind mit dem, was Adenauer sagt. Das ist ja genau das Modell, was eben Herr Moscati von De Gasperi sagt, also die Vertreter der Risorgimento-Tradition, sofern sie eben sich auf diesen neuen Stil der Politik einlassen, sollen mit in die Regierung hinein. Und so scheint mir diese Bildung der kleinen Koalition in Deutschland und die Bildung hier in Italien, der Koalition mit Liberalen und Sozialdemokraten, der kleinen rechteren sozialdemokratischen Partei, ein höchst interessanter Parallelismus bei dem Bestreben einer neuen politischen Kraft, genügend Breite in den traditionellen anderen Kräften des Landes zu verschaffen und dadurch zu stabilisieren. Insofern also einmal ein interessanter Parallelismus, zum anderen aber eine Frage. Sie sagen mit gewissem Recht, durch diese damalige Entscheidung ist dieses praktische Zwei-Parteien-System entstanden und das hat den Parlamentarismus genützt. Das würde ich voll unterschreiben für die Frühphase der Bundesrepublik, in der man einfach für klare Mehrheiten und für Regierungsfähigkeit sorgen muss. Und man kann natürlich auch sagen, das italienische System der vielen Parteien mit den Erinnerungen an Weimar, die sich geradezu aufdrängen, ist ja ein abschreckendes Gegenbeispiel. Aber in dem italienischen System können Kräfte wie die kleine republikanische Partei und die liberale Partei und sogar die radikalen des Herrn Pannella nicht nur auf der grünen Wiese demonstrieren, sondern parlamentarische Kräfte werden und ihre Ideen in den parlamentarischen Staat einbringen. Ich frage mich, ob wir nicht in Deutschland die Stabilität auf Kosten der Meinungsvielfalt zu hoch schätzen und uns nicht klar machen, dass auch eine Partei, die weniger als 5% der Stimmen hat, unter Umständen parlamentarische und politische Entscheidungs- und Denkprozesse eben so stark beeinflussen kann, wie das etwa Republikaner, Liberalen und Sozialdemokraten in Italien bis heute tun. Das ist zweifellos auch eine Frage der politischen Philosophie, über die ich mich hier nicht äußern möchte. Die Wertsetzungen können zweifellos unterschiedlich sein. Aber für Deutschland, aufgrund der deutschen Traditionen, hat sich doch als erstrebenswert die Stabilität herausgebildet. Die Meinungsvielfalt im Parlament haben wir ja bis zum Jahre 1930 oder 33 ausreichend gehabt, mit dem Effekt, dass keine Regierung aus dem Parlament mehr mit der nötigen Stabilität oder mit der nötigen Schlagkraft gebildet werden konnte. Die letzte Regierung, Hermann Müller, Große Koalition, die hat ja einen Spitznamen gehabt, den ich im Moment nicht exakt in Erinnerung habe, so die Koalition der großen Schwäche oder ähnliches, weil eben die Meinungsvielfalt innerhalb der Regierung keine oder wenig eindeutige Entscheidungen ermöglicht. Insofern ist das, was ich hier vorgetragen habe, zweifellos nicht vorurteilsfrei, nicht positionslos, sondern gesehen von der Position einer 1945 oder 49 wieder zu begründenden deutschen Demokratie, die, um funktionieren zu können, manches anders machen musste. Ob das jetzt in einem objektiven System das Bessere ist, das wage ich nicht zu entscheiden. Aber es hat dazu beigetragen, dass dieses System nicht nur stabiler im Sinne von stark, sondern leistungsfähiger wurde und sich zweifellos bewährt hat. Das, meine ich, müsste man von diesen Voraussetzungen, von der deutschen Prähistorie im Parlamentarismus hier wohl zugeben. Ja, jetzt muss... Ja, aber dann wird es schwer. Ich notiere Sie gerne. dann wirklich Sie, also dann zunächst jetzt Herr Toraldo Serra, dann Herr Prodi, dann Herr Janatski und dann Herr Lilner. Prego. Io in sostanza forse ripeto un po' quello che ha detto il professor Lindner, ma si trattava di questo. Cioè quando il professor Lindner ha parlato della concezione politica di Adenauer, nel senso di voler proteggere il popolo tedesco da una massificazione uguale a quella che c'era stata sotto il nazismo. Quindi uno sviluppo, una protezione di quello che era appunto l'individuo e quindi l'individualismo. Ora non le sembra che invece i risultati siano stati completamente, diciamo, opposti a quello che era questa concezione politica, nel senso cioè che si è creato un sistema appunto di carattere, questo riprendo un po', maggioritario, per cui non c'è più spazio invece proprio per l'individualismo, insomma. Dessen, was nach Ihrer Darstellung Überwindung des Nationalsozialismus und der nach Adenauer schlechten Traditionen bedeuten sollte, ist im Endergebnis ein Majoritätssystem, in dem die Individualität gerade nicht mehr zum Zuge kommt. Ja. Gut, vielen Dank. Auch das ist wieder eine Frage der politischen Philosophie, für die ich im Grunde nicht präpariert und nicht verantwortlich bin. Immerhin war es Absicht, wie weit sie unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen realisiert worden ist und prinzipiell überhaupt zu realisieren ist, vermag ich jetzt nicht zu erörtern. Es war immerhin die Absicht, der eigenen Initiative in der großen Gesellschaft der Bundesrepublik das erreichbare Maximum zu sichern. Und hierfür gibt es eine Reihe von Beispielen innerhalb der praktischen Politik. Der wichtigste Punkt, der hier zu erwähnen ist, ist etwa die Entscheidung, die sehr hart umstrittene Entscheidung der CDU, die Adenauer nicht ohne Zögern für seine Person nachvollzogen hat, für die soziale Marktwirtschaft, die von Ludwig Erhard stammt, wo Adenauer seine Partei schließlich auf den Kurs gebracht hat, dass der Markt mit den am Markt beteiligten Individuen oder Gruppen sich zu behaupten habe und nicht in seiner wirtschaftlichen Existenz maßgeblich vom Staat abhingen. In den philosophischen oder ethischen Implikationen ist diese Entscheidung vielleicht nur voll zu verstehen von der psychologischen Situation der Jahre 45 bis 49, wo eben die staatliche Regulierung des wirtschaftlichen Lebens bis ins Einzelne, die Initiative des Einzelnen in einem hohen Maße lähmte. Und hier galt es für die Verfechter der sozialen Marktwirtschaft als eine Möglichkeit der einzelnen Person, einen freien Raum der Entfaltung zu schaffen, wenn die Ingerenz des Staates in die Wirtschaft möglichst hintangehalten werde, in dem Maße, in dem dieses faktisch möglich sei. Es gibt eine Reihe von anderen Entscheidungen auf sozialpolitischen Gebieten, die aber zum Teil technisch schwierig sind, etwa der Streit um die Formen der Altersversicherung, der vor einer Reihe von Jahren bei uns in Deutschland sehr groß war. Ob wir uns etwa weitgehend von dem schwedischen Modell einer Volkspension leiten lassen sollten, dass gewissermaßen jedermann aufgrund seiner Existenz oder seiner Staatsbürgerschaft einen Anspruch auf Pension haben sollte. Ich übertreibe jetzt etwas, um es deutlicher zu machen. Oder ob seiner subjektiven Entscheidung hinsichtlich seiner Alterssicherung ein größerer, kein absoluter Entscheidungsspielraum zugemessen werden solle. Es ist natürlich niemals, so scheint mir, die These nicht zu widerlegen, dass in einem Staat wie dem unsrigen, in einer modernen Industriegesellschaft, die Bedingungen, die von außen für das Einzelindividuum gesetzt werden, so zahlreich und so eingreifend sind, dass es eben einen klassischen Individualismus, den auch die CDU nie gewollt hat als solchen, faktisch nicht zu realisieren ist. Dass Unterscheidungen eher graduell als völlig alternativ sind. Dankeschön. Jetzt Herr Prodi. Ich faccio una domanda, come ho detto stamattina, da estraneo, nel senso che non sono un esperto di storia contemporanea, ma forse mi preoccupo molto che la discussione in qualche modo coinvolga, non in una storia comparata, perché non è possibile, almeno io non credo in queste forme di storia comparata, ma l'analisi storica di due momenti diversi dei due paesi, della Germania e dell'Italia. Quindi io pongo così alcune domande che credo poi, soprattutto nei prossimi giorni, spero ricevano alcune risposte o lucidazioni. In Italia in particolare mi sembrano tre punti che diversificano la nostra esperienza del dopoguerra da quella tedesca e il De Gasperi nostro deve misurarmi, mi sembra, con tre problemi, poi altri, ecco, ne vedo tre principali, diversi da quelli con cui doveva misurarsi a De Gasperi. Uno è il problema comunista, cioè in qualche modo un protagonista di questo sviluppo in Germania è la socialdemocrazia che accetta il gioco dell'opposizione e incomincia e quindi diventa protagonista di questo nuovo sistema parlamentare. In Italia fino al 48 noi abbiamo una situazione, non dico pre-rivoluzionaria, ma una situazione che è fino all'attentato di Togliatti della anche no. 48, al limite della rottura della guerra civile, insomma. Quindi io credo che anche certe cose si scoprono, ma appunto a me non pare che la discussione debba essere impegnata su questo punto, vadano interpretate in questo senso, cioè in questa atmosfera italiana in cui questo tipo di obiettivo era impossibile, a mio avviso, insomma, ecco. E si dovrebbero trovare la formula per non far scoppiare la guerra civile in senso specifico, fisico. Un altro punto, mi sembra importante, ed è quello della divisione tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, a cui accennava anche lo scambio. Cioè, sia nell'ambito del movimento cattolico, che diciamo in tutto il mondo politico italiano, noi non abbiamo come in Germania una posizione, come credo io, ecco, se posso essere smentito o corretto certamente, una posizione grosso modo unitaria o che non regolava grandi divisioni. In Italia abbiamo un mondo che nell'Italia del Nord in qualche modo ha partecipato alla resistenza in modo più o meno confuso, ma che è maturato politicamente in anni di vita clandestina e anche appunto qui c'è Berlusconi, il movimento cattolico, questo ha avuto in particolare un influsso soprattutto nelle nuove generazioni, appunto dei Borsetti o di quegli altri che in qualche modo si affacciavano per la prima volta alla guerra politica. Nel sud invece noi troviamo un'altra situazione del tutto diversa in cui l'occupazione alleata ha portato a una situazione di maturazione del tutto diversa. Un terzo punto è la presenza in Italia della Santa Sede che è stata ricordata da Martino e che mi sembra assolutamente importante, cioè in Italia il peso del papato è qualitativamente e quantitativamente diverso anche in questi anni rispetto a quello che è stato in Germania. Cioè il problema a cui si trovava di fronte De Gasperi era non solo di affermare, egemonizzare intorno ad alcune idee la nascita di una democrazia di ispirazione cristiana, eccetera, ma era anche quello di fare i conti sempre con un elemento estraneo al gioco politico specifico quale erano i tedeschi. Probabilmente ci sono altri punti, ma a me piacerebbe vedere come queste tre presenze hanno giocato. Posso anche io fare una domanda che si collega un po' a quella di Prodi? Cioè, io ho l'impressione che in Italia, più che Adenauer, in un certo momento sia stato popolare Erhard. Quindi questo vorrei, insomma, sottolineare, che noi in un certo momento, per il miracolo economico, eccetera, in Italia si è guardato più a Erhard che a Adenauer. Insomma, se può dirci qualcosa su questo. Darf ich vielleicht Ihnen gerade, Herr Prodi hat zunächst eine Kritik bzw. eine Anregung für alle Diskussionen der kommenden Tage gegeben. Er hat gesagt, wir müssten nach Möglichkeit vermeiden, dass die Italiener über italienische und die Deutschen über deutsche Probleme sprechen und die Komparatistik darin besteht, dass rein chronologisch einmal das eine und einmal das andere geschieht. Dann hat er drei Punkte gebracht, in denen seiner Meinung nach die italienische von der deutschen Situation sehr unterschiedlich ist. Das eine in Bezug auf das Problem des Kommunismus: bis 1948 stehe Italien praktisch am Rande des Bürgerkriegs und das bedinge auch ganz andere politische Entscheidungen als in Deutschland. Punkt zwei, der italienische Gegensatz zwischen dem italienischen Süden, Mezzogiorno, und der italienischen Mitte und dem Norden sei viel stärker seiner Meinung nach als in Deutschland und wurde in Italien ja dadurch, dass der Süden ab 1943 besetzt war, während die Mitte und der Norden noch von den Deutschen besetzt waren, das eine von den Alliierten, das andere von den Deutschen, wurde dadurch noch unterstrichen. Und drittens, das Gewicht des Papsttums, des Heiligen Stuhls in die italienische Politik hinein, das seien drei Punkte, die mit Deutschland nicht vergleichbar wären. Ja, ich vermag mich dazu kaum zu äußern, denn ich kann es nur unterstreichen. Zur Situation des Kommunismus darf ich vielleicht sagen, dass die deutsche Situation ja auch dadurch gekennzeichnet ist, dass einmal die Begegnung breiter Schichten der deutschen Bevölkerung, sei es als Soldaten, sei es dann später von der Zivilbevölkerung, die die Rote Armee erlebte, geradezu schockierend gewirkt hat, wobei die Unterscheidung zwischen dem, was russisch und was kommunistisch ist, von dem einzelnen Bürger kaum vollzogen wurde. Zum anderen ist ja der Kommunismus als eine politische Kraft im Westen Deutschlands dadurch belastet worden, weil er das System der späteren DDR favorisiert hat. Auf dem westdeutschen Kommunismus lastete und lastet, wenigstens auf manchen Gruppen bis auf den heutigen Tag, das Odium, die Spaltung Deutschlands verursacht zu haben und verantwortlich zu sein für das System der DDR. Das bedeutet natürlich, dass die Chancen für den Kommunismus innenpolitisch auf dem Wege der Wahlen nicht nur zur Macht, sondern zu irgendeiner Repräsentanz zu gelangen, denkbar gering sind. Interessant erscheint mir für uns Deutsche Ihre Anregung hinsichtlich der Unterschiede zwischen dem italienischen Süden und dem italienischen Norden. Es gibt natürlich keine derart ausgeprägten Unterschiede in Deutschland. Aber Also ich kenne Italien bei weitem nicht so gut wie Herr Lill, der meint, man könnte das vielleicht doch tun, und seitdem ich selber jetzt also vom Staatsbürger wegen Herr Bayer bin, fühle ich mich doch als voller Bundesrepublikan. Lassen wir das. Die Bemerkung, die ich anknüpfen würde, es gibt doch in Deutschland eine gewisse Verschiebung regionaler Art in den herrschenden Schichten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Adenauer ist wegen seines ausgeprägt rheinischen Idioms von vielen Leuten noch mehr gehasst worden, als er ohnehin schon gehasst worden wäre. Der Sieg der CDU war auch so etwas wie die Machtergreifung der süddeutschen und insbesondere der westdeutschen Katholiken als des eigentlichen Kerns der CDU. Und das ist sicher auch eine gewisse politische Machtverschiebung regionaler und gesellschaftlicher Art. Die ist aber wohl nicht so ausgeprägt, und es fehlt mir auch an präzisen Kenntnissen, um das jetzt weiter auszuweiten. Ich kann also für diese ergänzenden Bemerkungen nur dankbar sein. Dass ich auf die Gasperi nicht eingegangen bin, hängt einmal mit dem Stande meiner Unkenntnis, dann aber auch mit der Formulierung meines Auftrags zusammen. Sempre sul rapporto dei Gasperi e Adenauer, c'è un problema importante che può spiegare, anche la diceva prima, la composizione sociale della società tedesca nel dopoguerra è diversa sostanzialmente dal punto di vista proprio economico, produttivo, da quello che è l'Italia, evidentemente. Il retroterra, l'insediamento sociale della democrazia cristiana italiana, credo che sia diverso dall'insediamento sociale della democrazia cristiana tedesca. Manca soprattutto, importante, non mi è parso che sia affiorato, manca innanzitutto all'Italia e alla linea politica di De Gasperi quello che noi potremmo chiamare, parafrasando Turner, il mito della frontiera, la ideologia della frontiera, che invece è un elemento etico-sociale, che è anche politico, che invece è essenziale, credo, allo sviluppo della democrazia politica cattolica tedesca. C'è questa ideologia della frontiera, storicamente tutto è possibile ricostruire pure per il passato, che in quel momento ha un'importanza fondamentale. La comparazione antifascista non si fa, e non è che la voglio fare, ma in Italia, se De Gasperi ha una frontiera, diciamo così, politica, non è il Partito Comunista, ma è lo Stato della Chiesa, giusto, del Papato. Mentre il cattolicesimo tedesco, in definitiva, deve, sotto certi aspetti, può, attraverso l'ideologia della frontiera, nei confronti dell'Unione Sovietica, trovare una forma di insediamento politico e sociale interno valido, in Italia invece il problema dei cattolici non è tanto quello di difendere lo Stato italiano dall'Unione Sovietica, evidentemente, ma certamente da contrastare il Partito Comunista all'interno, ma in realtà la frontiera italiana, da questo punto di vista, e per un cattolico come De Gasperi era importantissimo, è in realtà lo Stato Vaticano. Queste due differenziazioni, secondo me, hanno un notevole rilievo nel spiegare la irriducibilità delle due esperienze storiche, pur legate da un punto di vista ideologico a tanti aspetti comuni. Ma c'è una profonda diversità fra la leadership di Adenauer e la leadership di Gasperiana che a mio giudizio vanno messe in evidenza. Grazie. Herr Aliberti hat zwei Punkte gesagt. Zunächst einmal, er spricht von Frontiere, das heißt wörtlich die Grenze. Das können wir aber hier nicht als Grenze übersetzen, sondern das müssen wir als politische Finalität, als das eigentliche Feindbild ansehen. Das oder als das, was bedroht ist und das, was verteidigt werden muss. Als Abgrenzung, richtig, ja, als Abgrenzung. Für den deutschen Katholizismus ist es die Sowjetunion mit ihrem Machteinfluss. Für de Gasperi ist das, was verteidigend, defensiv abgegrenzt werden muss, die Kirche gegenüber dem anderen. Das war das eine. Und das zweite ist, dass er fragt, ob über, es spricht hier von Irreducibilità, also von Nicht-Zurückführbarkeit der zwei Systeme auf das Gleiche. Aber ich muss jetzt zunächst Herrn Czarnacki das Wort geben, dann Herrn Lill, sind noch mehr Wortmeldungen da. Wenn Sie es erlauben, würde ich gerne auch noch zum Schluss eine Frage an Herrn Lill stellen. Aber zunächst wollen wir jetzt Vorgrund Diskussion auf meine Frage verzichten, dass sie einerseits von Herrn Broni zum Teil gestellt worden ist und zum anderen vielleicht besser am Mittwochmorgen bei den Veranstaltungen. Ich würde ohnehin sagen, ein Teil der Diskussionspunkte wird ja immer wieder kommen. Wir können hier nicht chemisch rein oder in Schubladen trennen, heute Kommunismus und morgen, Marktwirtschaft und übermorgen Außenpolitik, denn es gibt ja eine Interdependenz aller Dinge. Also wenn Sie es zurückstellen würden, wäre es sehr lieb. Ja, gut, dann beschränke ich mich auf einen Gesichtspunkt, der zum Teil auf Prodi, zum Teil auf Fürsten eingeht. Sie haben von den großen Differenzen zwischen Nord und Süd gesprochen und der Fürsten hat das dann Akzent auf Bayern übernommen. Den meine ich nicht, obwohl ich da jetzt nicht auch Bayern. Sie haben es ausgebracht. Staatsbürger, ich habe doch. Ich würde sagen, die Differenz zwischen einer preußischen und einer nicht preußischen Tradition, interdistisch, kulturell, religiös, ist enorm. Und diese preußische Konzeption hat sich seit 1860, denkbar von früheren Seminaren zurück, mehr und mehr in Deutschland durchgesetzt. Sie ist vom Nationalsozialismus missbraucht worden, aber auch auf neue Höhepunkte geführt worden. So könnte man unter Umständen der Politik Konrad Adenauers den einzigen Grund, einerseits preußisch geprägt, aber andererseits mit dem Rekurs auf Naturrecht und alles, was Sie vorher angedeutet haben, in der Politik Konrad Adenauers den Versuch sehen, mit jenem traditionellen deutschen Etatismus Schluss zu machen und den Staat umzupolen auf eine mehr den Rechten des Individuums betonende Grundeinstellung. Ob dann die richtigen Mittel angewendet worden sind, ob es überhaupt möglich war, in der Situation die ausreichenden Mittel anzuwenden, das wage ich nicht zu beurteilen. Und man könnte in gewisser Weise sagen, da gewisse etatistische Denkformen für die verschiedensten Ideologien benutzbar sind, ist eine gewisse Vorstellung von der Staatsomnipotenz, die ich für den eigentlich deutschen Fehler halte, zwischen 1945 und 1969 wiedergehalten worden und dann ist sie mit einer anderen Begründung wiedergegeben. Aber das geht wieder in die politische Philosophie. Zum politischen Regionalismus Deutschlands noch eine ergänzende Bemerkung. Ich glaube, Herr Lill, man kann es nicht nur sehen in der Unterscheidung zwischen preußischem und nicht preußischem Etatismus oder Staatsverhältnis. Mir ist immer ungemein aufschlussreich erschienen eine Tagebuchaufzeichnung des zeitweiligen Außenministers der Weimarer Republik, Walter Rathenau, der einmal vom Westen und Süden Deutschlands gesprochen hat, ohne Preußen sei das alles andere, was übrig bliebe, ein klerikaler Rheinbund. Und exakt dieser klerikale Rheinbund, in Rathenaus Augen, ist ja der Kern der Bundesrepublik geworden. Von den kernpreußischen Gebieten, von den Gebieten, die vor 1866 zu Preußen gehört haben, gibt es nur sehr wenige, die zum Gebiet der Bundesrepublik gehören. Insofern ist das zweifellos eine regionale Verschiebung der Machtschwerpunkte und nicht nur eine regionale, sondern auch eine Verschiebung zwischen den dort ansässigen Gesellschaften. Ja. Nicht mit der Tradition des Code Civil und des rheinischen Oberbürgermeisters. Aber das wäre dann ja wiederum eine Parallele zu Italien, der Sieg der Besiegten von gestern. Ja. Ich war die Katholiken und Sozialisten, die Emarginati dallo Stato Liberale, die diventano le Forze Giuste. Darf ich noch zum Schluss ganz kurz zwei Punkte sagen? Herr Aliberti, bei der letzten Bundestagswahl wählten von 100 katholischen Arbeitern, die 100 lavoratori cattolici, 55% votavano CDU. ancora 3 anni fa. Das heißt also, die CDU ist viel stärker als die Democrazia Cristiana von Anfang an im katholischen Volksteil eine Partei gewesen, die alle Klassen umfasste. Im evangelischen nicht. Im evangelischen Deutschland nicht, aber im katholischen wohl. Und das ist ihre Stärke gewesen, wenn Adenauer evangelische Wähler noch hinzubekommen konnte. Und dann noch etwas zu dem, was Herr Torralbo Serra gesagt hat, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Erhürten mag hier dann gegen mich einwenden, das würde schon in die politische Philosophie hineinkommen, aber da in unserer Verfassung auch gewisse politische Vorentscheidungen aus der Philosophie, nämlich angewandte Anthropologie in rechtlichen Normen steht, glaube ich dazu berechtigt zu sein. Der wesentliche Unterschied der Bundesrepublik erstens in unserer Verfassung und dann in der konkreten politischen Wirklichkeit wenigstens der ersten 20 Jahre, tatsächlich nach 1969 etwas anders geworden, ist eine Überwindung des kontinentalen Souveränitätsgedankens. Der kontinentale Souveränitätsgedanke sagt, der Staat kann alles, darf alles und entscheidet über alles. Der Angelsächsische hat das nie getan. Und das Grundgesetz sagt, der Staat darf nicht alles. Es gibt gewisse Dinge, die dem Zugriff des Staates und der Verfügung des Staates und der Majorität entzogen sind. Und auf diesem Umweg kommt nämlich die Person, ob das nun Individualismus oder wie oder die Individualität ist, ist gleichgültig, kommt auf diesem Umweg zu seinem Recht, indem einmal der Staat in Deutschland geteilt ist in Bund und Länder, Unterschied zu Italien, aber viel wichtiger, indem der Staat verfassungsmäßige Rechte des Einzelnen hat, in die er nicht eingreifen kann, für die es Verfassungsorgane gibt, bis hin zu der Bestimmung, dass es bestimmte Artikel der deutschen Verfassung gibt, die auch durch ein einstimmiges Votum des Parlaments und des Bundesrates nicht geändert werden können. Ob das wirklich dann sein würde, wenn das so wäre, ist eine andere Frage. Aber dieses verfassungsrechtlich normierte Nein zur staatlichen Omnipotenz, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied des nachkriegsdeutschen Staates in der Bundesrepublik von dem gesamten Staat, wie er im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert und im 17. vorher in Deutschland gewesen ist. Avevo posto una breve domanda. Sì. Ma non so se sia il caso di porre, non è filosofia della, di cui, cioè in Italia io ho l'impressione che a un certo momento non è che ci sia stato il mito Adenauer, no, c'è stato più in alcune forze politiche, forse anche un po' in contrasto con la Democrazia Cristiana, di una mitizzazione un po' di Erhard, cioè si diceva in un certo momento, negli anni 50 e oltre, com'è la Germania divisa, occupata, eccetera, ha un ministro dell'economia che pare che riprenda, che fa così. E si diceva dai nemici in fondo della Democrazia Cristiana, in Italia si ricostruiscono chiese, in Germania si ricostruiscono fabbriche. Vorrei sapere da lei se può dirci qualcosa su questo. Herr Muscati hat noch eine Frage, von der er sagt, das ist nun wieder nicht mehr politische Philosophie und daher habe ich auch ein Recht, das zu fragen. Er sagt, in gewissen Jahren, frühe 50er Jahre, hätten ihm Freunde der Democrazia Cristiana gesagt, der Unterschied ist, es gibt in Deutschland und in Italien einen Minister für die Politik. Das ist dort Adenauer und hier de Gasperi. Aber es gibt außerdem in Deutschland ein Minister für die Wirtschaft, das ist Erhard, und der sorgt dafür, dass in Deutschland Fabriken gebaut werden. Dagegen werden in Italien Kirchen gebaut. Das ist natürlich in einem Bonmot hier zugespitzt. Auch in Deutschland sind übrigens nie, seit es das Christentum in Deutschland gibt, so viele Kirchen gebaut worden wie in der Nachkriegszeit, statistisch gesehen. Aber es ist ein Bonmot, der die Situation der frühen 50er Jahre wohl sehr zutreffend wiedergibt, sodass es eigentlich auch keine Domanda von Herrn Moscati ist, sondern eine erneute Belehrung aus der reichen Fülle eines so langen Lebens, das immer mit sehr wachem politischem Sinn geführt worden ist. Und dafür sind, glaube ich, die deutschen Teilnehmer, die ihn sonst nicht kennen können, ihm heute am Ende dieses Tages ebenso dankbar, lieber aber auch Herrn Hürten für sein Referat und das Antwort.